Слава Богу, братья и сестры, за прекрасную возможность, которую мы вновь и вновь имеем, обращаться к Его благословенному Слову. Für die wunderbare Möglichkeit, die wir wiederum haben, uns an seinen reich gedeckten gesegneten Tisch zu wenden. Нам сегодня предстоит достаточно большая тема. Vor uns steht heute ein großes Thema. Быть может, где-то на полтора часа, где-то так. Für etwa eineinhalb Stunden. Если я буду видеть, что вам уже тяжело, und wenn ich sehe, dass es euch schon schwer ist, то мы либо склоним колени, помолимся, либо споем псалом, но в любом случае нам желательно эту тему сегодня довести до конца. Dann werden wir entweder ein Lied singen oder unsere Knie zum Gebet beugen, denn es ist wichtig, dass wir das Thema heute bis zum Ende durchführen. И эта тема, она очень в общей картине показывает Божий замысел. Und dieses Thema zeigt in der Gesamtheit den Sinn oder den Gedanken Gottes. Божий план. Gottes Plan. Саму идею, которую Бог осуществляет. Selbst die Idee, die Gott verwirklicht. И потому мы с вами приготовимся к такому долгому общению, но я искренне верю, что оно не будет утомительным. Und darum werden wir uns für so eine lange Gemeinschaft vorbereiten, aber ich glaube daran, dass sie nicht ermüdend sein wird. Благослови нас с вами Бог. Möge Gott uns gemeinsam darin segnen. Итак, я приглашаю к те из вас, кто имеют с собой Библию, вы можете открывать вместе с нами. Und so biete ich an all die, die die Bibel dabei haben, mit mir zu öffnen. Это послание Ефесянам, 3 глава. Das ist Epheser, Kapitel 3. Мы будем читать с вами с 9 стиха или 9 стих, вот на данный момент. Wir werden den Vers 9 jetzt lesen. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны, сокрывшейся от вечности в Боге, создавшем все Иисусом Христом. Und zu erleuchten jedermann, welches das sei die Gemeinschaft des Geheimnisses, das von der Welt her in Gott verborgen gewesen ist, der alle Dinge geschaffen hat durch Christum Jesum. И открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны. Und dass er all den offenbart, worin denn das Geheimnis des Baus vollstatten begangen wird. Священное Писание говорит, что Бог занят домостроительством. Die Heilige Schrift sagt, dass Gott damit beschäftigt ist, ein Haus zu erbauen. Многим из нас, присутствующим здесь, понятное дело, что такое строить дом. Vielen von uns, die wir hier anwesend sind, ist es verständlich, was es heißt, ein Haus zu bauen. Бог занят дома строительством. Gott ist beschäftigt mit dem Hausbau. Он возводит строение. Er errichtet einen Bau. Но только это строение, это церковь Иисуса Христа. Dieser Bau jedoch ist die Gemeinde Jesu Christi. Который Бог в небесах определил великую и славную часть. Welcher Gott im Himmel einen großen und herrlichen Teil vorbehalten hat. И этот стих Священного Писания говорит, что это домостроительство, эта стройка в свое время имела свою часть как тайна. Und die Bibel sagt, oder diese Bibelstelle, dass dieser Bau in sich einmal ein Geheimnis verborgen hat. Итак, Бог строит строение. Und so baut Gott hier ein, oder vollbringt hier einen Bau. Для прежних поколений оно было тайной. Für die vorgängige Generation war das ein Geheimnis. Павел же ныне говорит: «Я хочу открыть всем, в чем состоит домостроительство тайны». Paulus sagt aber: «Ich möchte allen offenbaren, worin denn das Geheimnis dieses Baus ist». И мы с вами сейчас имеем такую прекрасную возможность полностью понимать, что же в конечном итоге Бог создаст. Und wir haben heute all die Möglichkeit, im Endeffekt zu verstehen, was Gott machen oder erschaffen möchte. Любое, абсолютно любое строение, даже здесь, на земле, оно не возводится по вдохновению. Ein jeder Bau, auch hier auf der Erde, wird nicht einfach aus Lust und Laune gemacht. Есть очень тщательно просчитанный проект. Es gibt ein sehr gründlich durchdachtes Projekt. Разработанный до мельчайших деталей. Ausgearbeitet bis zum kleinsten Detail. Проект, по которому осуществляется Божия тайна, в Писании названо предвечное определение. Ein Projekt, welches in der Heiligen Schrift genannt ist, welches Gott machen möchte, das ist schon die Bestimmung von vornherein vor der Zeit. Мы можем найти это слово в 11 стихе этой же 3 главы. Wir können dieses Wort im 11. Vers dieses 3. Kapitels finden. Ефесянам 3:11. Epheser 3:11. По предвечному определению, которое Он исполнил во Христе Иисусе Господе нашим. Nach dem Vorsatz von der Welt her, welche bewiesen hatten, Christus Jesus, unserem Herrn. Я эту тему проповедовал не один раз. Dieses Thema habe ich nicht einmal gesprochen. Я ее не один раз преподавал. Und nicht nur einmal habe ich es unterrichtet. И я знаю, что очень много есть слов, которые отчасти, быть может, очень выглядят глубоко, если их даже читать в тексте. Und ich weiß, dass es eine Vielzahl von Wörtern gibt, die einen sehr, sehr tiefen und schweren Sinn ergeben, wenn man sie selbst in Worte liest. Но я верю, что нам с вами, и Паулю, и мне, всем нам сегодня поможет Бог окунуться в эту тайну. Aber ich glaube daran, dass Gott uns allen heute hier die Möglichkeit geben wird und helfen wird, in diese Tiefe uns zu untertauchen. Чтобы у нас была картина всего того, что Бог задумал. Dass wir ein Bild von dem haben, was Gott vorbereitet hat oder sich geplant hat. Чтобы мы могли быть вдохновлены, что мы все с вами вовлечены в великое и славное дело. Dass wir alle darin mit einbeschlossen werden und schon spüren, dass wir in ein gewaltiges Werk eingeschlossen sind von Gott. Которое закончится величайшей славой. Welches mit einer großen Herrlichkeit vollendet wird. И Бог свою тайну осуществляет по предвечному определению. Und Gott offenbart sein Geheimnis nach dem Vorsatz, nach einer Vorherbestimmung. Если это слово предвечное определение упростить, его можно просто назвать план. Und wenn man diesen Vorsatz jetzt nimmt oder die Vorherbestimmung, dann kann man das auch als Plan bezeichnen. Бог Отец имел план. Gott der Vater hatte einen Plan. Который надо осуществить, чтобы достигнуть цель. Welchen man verwirklichen muss, um das Ziel zu erreichen. Если мы с вами сейчас зададимся вопросом, какая же цель? Wenn wir jetzt uns die Frage stellen, was für ein Ziel bitte? Цель состоит в том, чтобы устроить будущее совершенное царство. Das Ziel besteht darin, dass man das zukünftige ewige Reich baut. Давайте мы с вами еще взглянем сейчас на вторую главу послания к евреям. Здесь есть один удивительный текст. Wollen wir in Hebräer Kapitel 2 uns jetzt wenden, wo ein sehr verwunderlicher Text verzeichnet ist. Евреям 2 глава, 5 стих. Hebräer 2:5. Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Denn er hat nicht den Engel untergetan, die zukünftige Welt, von der wir sprechen. Не ангелом Бог покорил будущую вселенную. Er hat nicht den Engel die zukünftige Welt unterworfen. О какой будущей вселенной идет речь? Von welcher zukünftigen Welt ist hier die Rede? Это будущая вселенная, это царство Божие. Diese zukünftige Welt ist das Reich Gottes. Это царство небесное. Das ist das himmlische Reich. И оно же будущая вселенная. Und genau das ist diese zukünftige Welt. У Бога есть четкая цель, к которой Он желает прийти. Gott hat ein genaues Ziel, zu dem auch kommen möchte. И эта конечная цель выглядит в том, что будет устроена будущая совершенная вселенная. Und das Endziel ist, dass diese zukünftige Welt gemacht oder vollbracht wird. Она будет населена совершенными жителями. Sie wird besiedelt von vollständigen und vollkommenen Siedlern. Которые пришли к совершенству не по факту рождения, а через процесс, через который их провел Бог. Die nicht zu dieser als dieser Stadt kommen durch ihre Geburt, sondern durch einen zeitlichen Abschnitt, welchen Gott sie führt. И это будущее совершенное вселенное, Царство Божье, Царство Небесное, это наша с вами Родина. Und diese zukünftige und vollkommene Welt, das Himmelreich, ist unsere Heimat. А мы с вами здесь пока временные гости, нам здесь временно земля. Und wir sind hier zeitliche Gäste, denn wir haben diese Zeit auf dieser Erde zu leben. Наше гражданство, оно на небе. Unsere Bürgschaft ist im Himmel. И наша Родина на небесах. Und unsere Natur oder unsere Heimat ist im Himmel. Аллилуйя. Аллилуйя. И я теперь хочу с самого начала начать рассуждать. Итак, у Бога был план. Und so möchte ich von Anfang an so gehen oder mich solche Gedanken machen. Gott hatte einen Plan. Что надо сделать, чтобы прийти к тому, чтобы была будущая совершенная вселенная? Was muss man machen, damit es eine zukünftige vollkommene Welt gibt? Мы можем задаться вопросом, у Бога был план, а кто же его осуществлял? Wir können zum Beispiel uns die Frage stellen, dass Gott einen Plan hat. Wer hat diesen entworfen? Ответ состоит в том, что осуществителем или выполнителем Божьего плана стал Его Сын Иисус Христос. Und Fakt ist, dass der Entwerfer des Planes oder der diesen Plan ausgeführt hat, Jesus Christus, sein Sohn geworden ist. Почему мы читаем обратно такие Ефесянам 3:11? Genauso lesen wir Epheser 3:11 solche Worte. По предвечному определению, то есть по плану, которое Он исполнил во Христе Иисусе. Nach dem Vorsatz, sprich nach dem Plan von der Welt her, welchen bewiesen hat in Christus Jesus, unserem Herrn. План принадлежит Отцу. Der Plan gehört dem Vater. И этот план передан Сыну. Und dieser Plan ist dem Sohn übergegeben. И по сути дела ему сказано: Сын, сделай все, как в этом плане мной определено. Und es ist ihm dann gesagt worden, dass mein Sohn tue alles so, wie es in meinem Plan vorherbestimmt ist. Писание здесь говорит, которое он исполнил во Христе Иисусе. Die Schrift sagt, dass er das in Jesus Christus erfüllt hat. Иисус есть тот, кто осуществляет план своего Отца. Jesus ist der, der den Plan seines Vaters vollbringt. Он есть Альфа, начавший этот план. Er ist Alpha oder der Anfänger dieses Planes. И он в свое время поставит точку, скажет: Омега осуществлено. Und er wird eines Tages das Omega oder einen Punkt setzen und sagen: Es ist vollbracht. И ныне Бог Отец все покорил Сыну для того, чтобы Nun hat Gott der Vater alles dem Sohn untergegeben oder unterworfen, для того, чтобы Сын мог осуществить Божий план. Damit der Sohn den Plan Gottes vollführen kann. Итак, план передан Сыну. Und so ist der Plan dem Sohn übergegeben. Я считаю, здесь очень уместна одна оговорка. Ich lese hier so eine Redewendung. Нам с вами нужно, христианам, нужно четко понимать одну истину. Wir müssen als Christen eine Wahrheit sehr gründlich verstehen. Если я спрошу вас, скажите, сын, он меньше отца или нет? Wenn ich fragen würde, hört mal, ist der Sohn denn geringer als der Vater oder nicht? Сын меньше отца? Ist der Sohn geringer als der Vater? Если я вам задам следующий вопрос, а сын Божий, он Бог? Und wenn ich euch dann die nächste Frage stelle, der Sohn Gottes, ist er denn Gott? Вы сейчас мне можете сказать, ну ты копнул. Und jemand könnte sagen, du gräbst aber tief. Мы так глубоко еще и не ныряли, да? So tief sind wir noch niemals getaucht. Но тут есть очень важный аспект. Aber hier ist ein sehr wichtiger Punkt. Когда мы с вами видим вроде бы кажущуюся иерархию. Wenn wir hier eine scheinbare Hierarchie oder Reihenfolge sehen. Когда мы исследуем Писание, иногда кажется, что Сын меньше Отца, а Дух Святой меньше Сына и Отца. Und wenn wir manchmal in der Heiligen Schrift so schauen, dann scheint es, dass der Sohn geringer als der Vater ist und dass der Heilige Geist geringer als der Sohn und der Vater ist. Но на самом деле все эти три личности единого Бога, они равны. Aber in Wirklichkeit sind diese drei Eigenschaften oder Persönlichkeiten in Gott vereint. Они равны по наличию в них всех атрибутов, всех сущностей, всего того, что из себя представляет Бог. Sie stellen darin ihre Gemeinsamkeit, dass sie alle Aspekte oder alle Eigenschaften Gottes in sich tragen, die Gott hat. И нет ничего, что есть у отца и отсутствует это у сына. Und es gibt gar nichts, was der Vater hat und dieses würde beim Sohn fehlen. Они равны. Sie sind gleich. Потому что если вы что-то скажете, у сына не хватает, а у отца это есть. Denn wenn ihr sagt, dass es dem Sohn mangelt, der Vater hat es jedoch. Тогда у вас нет никакого права назвать Иисуса Господом и Богом. Dann habt ihr keinerlei Recht, Jesus als Herr und Gott anzubeten. Потому что само понятие Бог, оно исключает недостаток чего бы то ни было. Denn selbst das Verständnis des Wortes Gott beinhaltet darin, dass es keinen Mangel gibt. Сын не меньше отца. Der Sohn ist nicht geringer als der Vater. Дух Святой не меньше сына и не меньше отца. Der Heilige Geist ist nicht geringer als der Sohn und als der Vater. Как же мы тогда объясняем эту иерархию? Wie erklären wir dann diese Hierarchie? А мы ее объясняем тем, что это добровольное подчинение равных равному. Wir erklären das damit, dass es eine freiwillige Unterordnung von Gleichgestellten zum Gleichgestellten ist. Я вас еще не очень утомил? Habe ich euch noch nicht sehr ermüdet? Скажите, даже если утомил, все равно не признаемся, да? Sagen wir es mal so, selbst wenn wir ermüdet sind, so werden wir es nicht zugeben. Я просто думаю, что для того, чтобы рассуждать обо всем этом, это очень важно знать. Und ich denke jedoch, dass wenn man darüber sich unterhalten oder darüber reden möchte, sollte man das alles wissen. Мы с Паулем можем закончить один институт. Wir können miteinander ein Institut abschließen. По всем предметам получить одинаковые оценки. In allen Fächern die gleichen Zensuren erhalten. И получить один диплом. Und einen Diplom bekommen. Но после этого Aber danach мы абсолютно равны. Sind wir ganz gleich. Одинаковые знания. Wir haben gleichen Bildungsstand. Одинаковые оценки. Die gleichen Noten. Один и тот же диплом. Ein und derselbe Diplom. Но я ему говорю, Пауль, Aber ich sage zu ihm, Paul, пожалуйста, руководи мной ты. Du sollst mich leiten. Не потому, что я меньше тебя. Nicht, weil ich geringer als du bist. Я такой же, как ты. Ich bin der gleiche wie du. Но я добровольно. Aber ich tue es freiwillig. Соглашаюсь. Und bin einverstanden. Покориться, подчиниться тебе. Mich dir zu unterordnen und dir zu gehorchen. И когда мы говорим о Троице. Und wenn wir von der Dreieinigkeit sprechen. Три личности в едином Боге. Drei Persönlichkeiten in einem Gott. Ни в одной из личностей Троицы нет чего-то, что есть у других. In keiner einzigen Persönlichkeit der Dreieinigkeit gibt es eine Eigenschaft, die in anderen fehlen würde. Каждая из личностей Троицы абсолютный Бог. Jede Persönlichkeit aus der Dreieinigkeit ist Gott. По всей сути, атрибутам и по всем полномочиям, которыми обладают. Nach den ganzen Sinn, nach den Eigenschaften und den, der Vollmacht haben sie alles gemeinsam oder hat Gott alles gemeinsam. А это как будто бы подчиненность, это, как я уже сказал, это покорность равного равному. Und diese scheinbare Unterordnung ist der Gehorsam eines Gleichgestellten zu dem Gleichgestellten. Я думаю, мы можем сказать «Слава тебе, Господи». Und ich denke, dass wir preis dem Herrn sagen können. Я как-то слышал от одного человека очень прекрасный комментарий. Ich habe von einem Menschen mal ein sehr interessantes Kommentar gehört. Ему задавали много вопросов в отношении Троицы. Man hat ihm viel Fragen gestellt bezüglich der Dreieinigkeit. Он сделал одну попытку ответить. Er hat einen Versuch gestartet zu antworten. Вторую. Den zweiten. Третью. Den dritten. А потом остановился. Und dann ist er stehen geblieben. И задающим вопрос сказал следующее. Und den Fragestellenden sagt er dann Folgendes. Он говорит, я иногда покупаю в аптеке таблетку. Er sagt, manchmal kaufe ich in der Apotheke eine Tablette. А когда я потом знакомлюсь с тем, сколько компонентов в этой таблетке. Aber wenn ich dann studiere oder schaue, wie viele Komponenten in dieser Tablette enthalten sind. То имея школьную доску. Dann hast du so eine Schultafel. И каждый из элементов выписать на эту доску, и кажется, доски не хватит. Wenn du jedes Element rausschreiben und verzeichnen würdest, dann scheint es, dass es der Tafel mangelt oder nicht ausreicht. Для меня это тяжело понять, такую маленькую таблетку так много вмещается. Und er sagt, für mich ist es so schwer zu verstehen, dass in diese kleine Tablette so viel hereinpasst. Братья, дорогие сестры, нам иногда земные вещи, что мы держим в руках, до конца не понять. Liebe Brüder und Schwestern, oftmals sind uns irdische Dinge, die wir in der Hand halten, nicht verständlich. Не тем ли более мы должны иметь благоговение в отношении того, чтобы просто понять, что так легко во всем этом разобраться не так легко. Umso mehr sollten wir Ehrfurcht haben, dass gerade in diesen Dingen es nicht so einfach ist, alles zu verstehen. Но Писание нам однозначно провозглашает, что Бог един, имеющий три лица. Aber die Schrift sagt uns klar und deutlich, dass Gott einer ist, in dem er drei Personen und Persönlichkeiten hat. И Бог Отец, имея план, отдал его своему сыну. Und Gott der Vater hat einen Plan und gibt diesen seinem Sohn weg. И сын начал осуществлять план своего отца. Und der Sohn beginnt, den Plan seines Vaters zu vollführen. Имея конечную цель, устроить будущую совершенную вселенную. Indem er ein bestimmtes Ziel hat, ein vollkommene ewige Welt zu schaffen. Устроить царство небесное, царство Божье. Das Himmelreich oder das Reich des Herrn zu tun. В которой жизнь будет длиться вечно. Wo das Leben ewiglich währen wird. В которой будет место и ангелам. Wo die Engel Platz haben werden. И место спасенным через церковь. Und auch den Geretteten durch die Gemeinde. И место людям, оправданным на суде Белого Престола. Und auch der Platz für die Menschen, die gerechtfertigt worden sind am Weißen Thron. В этом царстве слава будет различна. Und in diesem Reich wird die Ehre oder die Herrlichkeit unterschiedlich sein. И мы с вами движемся к этому благословению с надеждой, с упованием и усладой. Und wir miteinander bewegen uns zu diesem Ereignis mit Hoffnung und auf die zukünftige Herrlichkeit. Итак, Бог Сын начал осуществлять план Отца с того, что сотворил ангелов. Und so hat Gott der Sohn angefangen, diesen Plan zu vollbringen, der den Engeln nicht kundgetan worden ist. Кто сотворил весь мир, который мы видим? Wer hat die Welt geschaffen, die wir sehen? Кто сотворил весь мир, который мы видим? Wer hat die Welt geschaffen, die wir sehen? Ну, я вам подскажу, есть три варианта. Ich werde euch eine Hilfestellung geben. Es gibt drei Varianten. Бог Отец. Gott der Vater. Бог Сын. Gott Sohn. Бог Дух Святой. Gott Heiliger Geist. Кто сотворил все то, что мы видим? Wer hat all das geschaffen, was wir sehen? Конечно же, если вы скажете Бог, то вы не ошибетесь. Wenn ihr sagen werdet Gott, werdet ihr nicht falsch handeln. Но Бог имеет три лица. Aber Gott hat drei Gesichter. Какое из лиц Троицы творило все то, что мы видим? Welche von der Persönlichkeiten hat all das geschaffen, was wir sehen? Совершенно верно. Вот, брат, я слышу, как отдельные слова, я слышу, как он их произносит. Я хочу прочесть этот текст из послания к Колоссянам 1 главы. Ich möchte, aus, indem ich die Worte höre, die der Bruder hier gesagt hat, aus Kolosser Kapitel 1 lesen. Колоссянам 1:16. Kolosser 1:16. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле, видимое, невидимое, престол или господство или начальство ли, власть ли, все им и для него создано. Denn durch ihn ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Fürstentümer oder Obrigkeiten. Es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Ибо им создано все. Им это кем? Denn durch ihn ist alles geschaffen. Wer ist er? Это Иисусом Христом. Das ist Jesus Christus. И потому, если задать вопрос, кто творец всего? Und dann, wenn man die Frage stellt, wer ist der Schöpfer all dessen? Вы можете со всей уверенностью сказать, Божий Сын творец. Dann könnt ihr in voller Zuversicht sagen, dass der Sohn Gottes der Schöpfer ist. Но если глубже окунуться туда и задать вопрос, а по чьему плану? Und wenn wir dann tiefer uns also hineindringen und fragen, nach welchem Plan? Вы скажете, отца. Den Plan vom Vater. И причем творя все материальное, Бог Сын имел себе содействующим третью личность Божества Духа Святого. Und wobei nach dem Plan des Vaters alles vollbracht hat, hatte auch diese Persönlichkeit in sich des Heiligen Geistes. Итак, сотворенный Иисусом Христом начало с того, что был сотворен ангельский мир. Und der Anfang dessen, was Jesus Christus geschaffen hat oder nach dem Plan des Vaters geschaffen ist, ist die Engelwelt. Это то, с чего начал Сын осуществлять план своего Отца. Das ist das, wodurch der Sohn den Plan seines Vaters ausführte. И я хотел бы, чтобы мы сейчас могли обратить на текст внимание, послание к евреям, 1 глава, стих 6. Und ich möchte, dass wir jetzt auf den Text achten, in 1. Kapitel Hebräerbrief, 6. Vers. Удивительно то, что Небесный Отец, Бог, Он не ищет, ищет того, чтобы на человека не оказать никакого давления. Und wichtig ist hier zu sehen, dass der Vater sucht, dass er bei dieser ganzen Sache keinen Druck auf den Menschen ausübt. Бог сотворил ангелов свободными личностями. Gott hat die Engel als freie Persönlichkeiten geschaffen. И этим свободным личностям Und diesen freien Persönlichkeiten Бог предложил заповедь hat Gott ein Gebot vorgeschlagen, для того, чтобы ангельский мир damit diese Engelwelt своим свободным выбором in ihrer freien Wahl мог заявить о своей покорности либо непокорности своему Творцу. Seinem Schöpfer entweder den Ungehorsam oder den Gehorsam stellen kann. И в этом шестом стихе первой главы мы читаем такой текст. Und im sechsten Vers des ersten Kapitels lesen wir solch ein Text. Также, когда вводит первородного во вселенную, говорит, и да поклонятся ему все ангелы Божьи. Und abermals, da er einführt den Erstgeborenen in die Welt, spricht er, und es sollen ihm alle Engel Gottes anbeten. Наш Создатель удивительно тактичен. Unser Schöpfer ist verwunderlich taktisch. Просто восхищаешься, каким образом он осуществляет свой план, чтобы не оказать давления. Du bist entzückt, wie seinen Plan vollführt, ohne Druck auszuüben. Отец мог предстать пред ангелами и сказать: «Я сотворил вас». Der Vater könnte vor die Engel sich hinstellen und sagen: «Ich habe euch geschaffen». Но такого рода заявление как-то, быть может, не совсем явно, но оказывает давление. Aber solch eine Erscheinung vielleicht nicht ganz klar, doch diese schafft irgendeinen Druck. Потому что говорит тот, кто создал. Denn es spricht der geschaffen hat. Но Бог сделал удивительным образом. Aber Gott hat es auf wunderbare Weise gemacht. Он план отдал Сыну. Er gab den Plan seinem Sohn. Сын начал осуществлять этот план, сотворил ангелов. Der Sohn begann diesen Plan auszuführen und erschuf die Engel. И Отец, вводя первородного Сына во Вселенную. Und der Vater, indem den Erstgeborenen in die Welt hineinführte, сотворенным ангелом говорит: «Он вас сотворил, ему поклонитесь». Spricht zu den geschaffenen Engeln: «Er hat euch geschaffen, betet ihn an». И этой заповедью ангельский мир имел право выразить свободный выбор. Und in diesem Gebot konnte die Engelwelt eine freie Wahl äußern. Чем закончилось эта заповедь? Womit ist dieses Gebot beendet worden? Тем, что из трех составляющих ангельского мира. Davon, dass aus drei Teilen, die die Engelwelt darstellen, одна часть под предводительством Люцифера, дьявола и сатаны. Ein Teil unter der Anführung des Luzifers von Teufel und Satan. Она была свержена с Божьей горы. Von Gottes Berg herabgestoßen worden ist. Если вы будете читать о книге пророка Иезекииля, wenn ihr das Buch des Propheten Hesekiel lesen werdet, там есть прекрасное описание того, что из себя он представлял. Dann gibt es dort eine wunderbare Beschreibung davon, was darstellte. О нем написано: ты был сотворен прекрасно. Es steht geschrieben, dass du wunderbar geschaffen bist. И был сотворен, чтобы осенять. Und du bist geschaffen, alles zu erleuchten oder zu erfassen. Но в тебе нашлось беззаконие. Aber in dir ist Gesetzlosigkeit gefunden worden. И ты был свержен с горы Божией. Und du bist vom Berge Gottes herabgestürzt worden. Одна третья часть ангельского мира. Ein Drittel der Engelwelt. Она потерпела катастрофу. Hatte eine Katastrophe erlebt. Она была свержена. Sie wurde herabgestoßen. Она была просто удалена от Бога. Sie wurde einfach von Gott entfernt. И я хочу теперь вместе с вами прочесть из послания Иуды один текст, который говорит, что же там произошло. Und ich möchte mit euch gemeinsam aus eine Stelle aus dem Judasbrief lesen, der dort schreibt, was da geschah. Я уверяю вас, что дальше будет немножко легче. Ich versichere euch, dass es weiterhin etwas leichter sein wird. О, помоги нам, Господи. O Herr, helfe uns. Ну вам скажите, пожалуйста, хоть что-то понятно. Aber sagt bitte, ist euch irgendetwas verständlich? Слава тебе, Господи. Preise dir, o Herr. Итак, давайте прочитаем это шестой стих. Und so möchten wir diesen sechsten Vers lesen. Послание Иуды, шестой стих. Judasbrief, Vers 6. И ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших свое жилище, соблюдает в вечных узах под мраком на суд великого дня. Auch die Engel, die ihr Fürstentum nicht bewahrten, sondern verließen ihre Behausung, hat behalten zum Gericht des großen Tages mit ewigen Banden in der Finsternis. Соблюдает под мраком. Befahrt sie in der Finsternis. Бог, не сохранивших своего достоинства ангелов. Gott, die Engel, die seine, die ihre Herrlichkeit nicht bewahrt hatten. Он их соблюдает под мраком. Hat sie gebunden in der Finsternis. Это очень похоже на то, как будто Бог поместил их на некую территорию. Es ist sehr diesem ähnlich, dass Gott sie auf ein Territorium oder ein Gebiet abgestellt hat. И Бог, будучи свет. Und Gott, der das Licht ist. Оставил эту территорию. Hat dieses Territorium verlassen. И оказалась территория, которая написана в Писании мраком. Und es kam dieses Territorium, welches in der Heiligen Schrift als Finsternis bezeichnet wird. Апостол Петр это называет узы адского мрака. Apostel Petrus sagt, es sind Banden der höllischen Finsternis. Итак, во вселенной получилась удивительная картина. Und in dieser Welt ist dann ein sehr interessantes Bild entstanden. Будьте добры, представьте себе, что весь этот зал это вселенная. Stellt euch mal vor, dass dieser ganze Saal die ganze, das ganze Universum ist. Если я спрошу вас, скажите, где в этой вселенной есть Бог? Wenn ich euch fragen werde, wo in diesem Universum Gott ist, вы скажете везде. Dann sagt ihr überall. Он везде. Ist überall. Писание говорит, что небо, престол. Die Heilige Schrift sagt, dass der Himmel sein Stuhl ist, sein земля, Thron. Земля, подножие ног. Die Erde ist der Schemel seiner Füße. Псалмопевец говорит, небеса небес не вмещают тебя. Der Psalmsinger sagt, dass ich durch den Himmel oder in dem Himmel die sehe oder verherrliche. Если эта комната вселенная. Wenn dieses Zimmer hier das Universum ist. И в этой вселенной Бог, я спрашиваю, где он, вы скажете, везде. Und Gott in diesem Raum ist und ich fragen werde, wo ist, sagt ihr, überall. И если Бог, о котором Писание говорит, что он свет. Und wenn Gott, von dem die Schrift sagt, dass das Licht ist. То тогда везде, где Бог, везде свет. Dann ist überall dort, wo Gott ist, auch das Licht. И мы сейчас с вами открываем самую первую книгу Библии. Und wir öffnen miteinander das erste Buch der Bibel. И мы с вами в ней находим такую фразу: «И тьма над бездною». Und wir sehen hier solch einen Ausdruck, dass die Finsternis über der Tiefe war. Если Бог наполняет все, и Он свет. Wenn Gott alles erfüllt und das Licht ist. Как появилась такая часть, в которой тьма над бездною? Wie kommt dann so ein Teil zustande, wo die Finsternis über dieser Tiefe herrscht? Ответ состоит в том, die Antwort besteht darin, что книга Библия, dass das Buch Bibel, начинает нам повествовать, uns hier beginnt zu wiedergeben, после того, когда трагедия в ангельском мире уже произошла, nach dem Zeitpunkt, wo die Tragödie in der Engelwelt schon geschehen ist, ангелы, не сохранившие своего достоинства, были свержены. Die Engel, die ihre Vorherrschaft oder Fürstentum nicht bewahrt haben, sind schon verworfen worden. И то пространство, куда они были свержены, Писание говорит, называет его мраком. Und die Räumlichkeit, wo sie herabgestoßen worden sind, nennt die Bibel Finsternis. Апостол Петр говорит, тьма над бездною. Und Apostel Petrus sagt, da ist Dunkelheit oder über dieser Tiefe. А послание к евреям в 4 главе написано, это держава смерти. In Hebräer steht geschrieben, dass das der Raum des Todes ist, дабы oder Hälter des Todes. Дабы силою лишить имеющего державу смерти, то есть дьявола. Damit dem die Kraft nimmt, der die Band des Todes festhält, das ist der Teufel. Итак, выглядит ситуация следующим образом. Und so sieht die Situation folgendermaßen aus. Во всей вселенной. In der ganzen Welt oder in dem Universum. Образовалась территория, ist ein Territorium gebildet worden, которую Бог оставил своим присутствием, welche Gott mit seiner Anwesenheit verlassen hat. И если Бог, который есть свет, ушел оттуда своим светом, что там осталось? Und wenn Gott, der das Licht ist, mit seinem Licht weggegangen ist, was ist dort geblieben? Все просто, там осталась тьма. Ganz einfach, dort blieb die Finsternis. И в этой территории Бог сверг туда дьявола и его ангелов. Und in dieses Territorium hat Gott den Teufel und seine Engel gestürzt. А теперь, мои братья, Und jetzt, meine Brüder und Schwestern, один из интереснейших моментов, einer der interessantesten Momenten, состоит в том, besteht darin, что на территории этой тьмы, dass auf dem Territorium dieser Finsternis, на территории этой державы смерти, auf dem Territorium dieser Banden des Todes, Бог начал творить материальную вселенную нашу с вами планету Земля. Begann Gott auf diesem Gebiet unsere Welt, die Erde zu schaffen. И на этой материальной вселенной, на нашей планете Земля. Und in diesem materiellen Universum und auf unserer Erde, auf dem Planeten Erde, Бог сотворил центр. Hat Gott ein Zentrum geschaffen. Центр своего плана. Das Zentrum seines Planes. Центр того, что он желает видеть в вечности. Zentrum dessen, was in die Ewigkeit einführen möchte oder sehen möchte. И этим центром есть человек. Und dieses Zentrum ist der Mensch. Я хочу теперь задать вам вопрос. Ich möchte euch jetzt eine Frage stellen. Почему дьявол? Warum? Почему дьявол? Warum der Teufel? Почему дьявол в образе змея? Warum der Teufel im Bild einer Schlange? Заинтересовался не верблюдом. Interessierte sich plötzlich nicht für Kamele. Не слоном. Nicht nach dem Elefanten. Почему он свою атаку нацелил на человека? Warum hat seine Attacke auf den Menschen gerichtet oder gezielt? Я хочу вам сейчас это постараться объяснить. Ich möchte versuchen, euch das jetzt zu erklären. Одна из конечных целей. Einer der Endzielen. У Бога Отца. Beim Gott dem Vater. Состоит в том. Besteht darin. Чтобы у его сына. Dass bei seinem Sohn. Иисуса Христа. Jesus Christus. Была невеста. Eine Braut ist. В книге Откровения мы читаем. Im Buch der Offenbarung lesen wir. Что она была украшена как невеста. Dass sie geschmückt worden ist als eine Braut. Павел, обращаясь к верующим, говорит, я обручил вас чистою девой. Paulus, indem sich an die Christen wendet, sagte, dass uns vermählt hat als eine reine Braut oder eine reine Jungfrau. У Божьего Сына в вечности. Bei dem Sohn Gottes in der Ewigkeit. Будет невеста и жена. Wird die Braut und die Frau. И они вместе будут разделять славный престол своего Отца. Und sie werden dann gemeinsam diesen wunderbaren Tisch des Vaters teilen. Und diese Braut ist diese Gemeinde. Созданная из людей, geschaffen aus Menschen, которые добровольно откликнулись на то, чтобы идти за Господом. Die freiwillig darauf geantwortet haben, dem Herrn zu folgen. И это знал, во всяком случае, быть может, не полностью, но частично дьявол. Aber das wusste, wenn auch nicht vollkommen, aber teilweise der Teufel. Скажите, если, ну не дай Бог, у вас есть плохое желание. Sagt bitte, möge Gott es nicht zulassen, aber ihr habt einen schlechten Wunsch. Сделать плохо своему соседу. Dem Nachbarn etwas Schlechtes zuzufügen. Но ваш сосед очень высокий мужчина. Aber euer Nachbar ist ein sehr hoher Mensch. Широкий в плечах. Breit in den Schultern. И вы имеете желание сделать плохо ему. Und ihr habt das Vorhaben, ihm etwas Schlechtes anzutun. Понимаете, что вы, если ввяжетесь с ним в какую-то борьбу, und ihr versteht, dass wenn ihr mit ihm in einen Kampf verwickelt werdet, то хуже будет только вам, dann wird es nur für euch schlechter ausgehen, а не ему. Und nicht ihm. Он такой высокий, широкий в плечах. Er ist so groß und breit in den Schultern. А желание сделать плохо именно ему. Und der Wunsch besteht gerade ihm etwas Schlechtes anzutun. Один из вариантов состоит в том, что можно сделать больно или плохо его немощной, низкой ростом жене. Eine Variante wäre, dass man seiner schwachen und kleinen Frau Böses antun oder Schmerzen zufügen würde. Вы делаете больно ей, а это отзывается болью ему. Ihr tut ihr Schmerzen an und das wiederum wirkt sich auf ihn aus. Потому что для него она жена, близкий, дорогой человек. Denn für ihn ist sie die Frau, die Ehefrau, ein sehr naher und kostbarer Mensch. Когда на территории державы смерти, wenn auf dem Territorium der Banden des Todes, куда был свергнут дьявол и сатана, wo der Teufel und Satan herabgestürzt worden ist, когда на этой территории в лице Адама и Евы появилась кандидатка на невесты Иисуса, und wenn auf diesem Territorium in Form von Adam und Eva ein Kandidat für die Braut Christi da ist, его самое большое желание, dann ist sein größter Wunsch, сделать больно тому, кому надо было там поклоняться, dem Schmerzen zuzufügen, dem dort anbeten sollte, и ему сделать ему просто не по силам больно, und ihm etwas anzutun ist einfach nicht in seiner Kraft. Но на его территории оказалась та, которой он определил в будущем быть невестой и женой. Aber auf seinem Territorium ist plötzlich die da, die bestimmt worden ist, um in Ewigkeit dann seine Frau zu sein. Вот почему, дорогие братья и сестры, дьявол так атакует человека. Und darum, liebe Brüder und Schwestern, attackiert der Teufel den Menschen. Потому что человек — это центр борьбы. Denn der Mensch ist das Zentrum des Kampfes. Божий план, Божий замысел имеет отношение именно к человеку. Der Plan Gottes oder der Gedanke Gottes hat gerade auf den Menschen seine Richtung. И дьявол, от которого просто отнято все доброе. Und der Teufel, von dem all das Gute einfach weggenommen worden ist. Он как только может пытается сделать больно Богу через то, что делает больно его невесте. Er versucht alles Mögliche daran zu setzen, um Gott zu schmerzen, indem er seiner Braut etwas antut. Что прекрасно из книги Бытие. Was wunderbar aus dem ersten Buch Mose zu sehen ist. Так это то, братья и сестры, что Бог не скрыл от Адама и Евы наличие опасности. Dass Gott von Adam und Eva das Vorhandensein der Gefahr nicht verschloss. По сути своей он сказал. Im Sinne hat so gesagt. Опасность есть. Eine Gefahr besteht. И она тебе угрожает только с одного места. Und sie droht dir nur von einem Platz aus. С дерева познания добра и зла. Vom Baum der Erkenntnis des Bösen des Guten. Но по сути своей Бог сказал так: но только слушайся меня. Aber im Sinn hat Gott dann so gesagt: aber höre auf mich. И тебе нечего бояться. Und du brauchst dich nichts zu fürchten. Если будешь слушаться меня, wenn du mir gehorsam sein wirst, тебе нечего бояться. Dann brauchst du dich nicht zu fürchten. А опасность есть. Aber die Gefahr besteht. И она тебе угрожает с одного только места, вот оттуда. Und sie bedroht dich nur von einem Platz, von dort. А потом к нему не подходи. Und deswegen trete nicht herzu. К нему не прикасайся. Und berühre es auch nicht. И теперь мы можем задать вопрос: скажите, а для чего вообще нужно было это дерево познания добра и зла? Почему бы Богу не сотворить человека, nicht einen Menschen schaffen, который вообще желания не слушаться не имеет, der überhaupt keinen Wunsch oder kein Gefühl des Ungehorsams in sich hat. Правда, было бы здорово, да? Es wäre doch nicht schlecht oder wunderbar, nicht wahr? Желания не слушаться нет совсем. Es existiert überhaupt der Wunsch des Ungehorsams nicht. Есть только одна возможность: слушаться. Es gibt nur eine Möglichkeit, zu gehorchen. Это тогда выглядит не на свободную личность, а на личность, которая выглядит как робот. Das sieht dann nicht nach einer freien Persönlichkeit aus, sondern eine Persönlichkeit, die einem Roboter ähnelt. Как-то похожий вопрос задала одна молодая сестра одному служителю. Eine ähnliche oder so in dieser gleichen Art eine Frage hat eine Schwester einem jungen Diener gestellt. Она по сути дела сказала: ну почему бы Богу не сотворить человека так, чтобы ему не слушаться даже и не хотелось? Dass sie sagte dann: warum hat Gott nicht solch einen Menschen geschaffen, dass es ihm gar nicht gelüstete daran oder dass er gar nicht ungehorsam sein wollte? На это брат спросил у этой молодой девушки: сколько тебе лет? Daraufhin fragte der Bruder diese junge Schwester: wie alt bist du denn? Она говорит: 18. Sie sagt 18. Он говорит ей: скажи, ты с куклами играешься? Und er fragt sie: sag mal, spielst du noch mit Puppen? Она говорит: «О, нет, это уже было давно». Er sagt: «О, nein, das ist schon lange vorbei». Он говорит: «А почему?» Und er fragt: «Warum?» Это так здорово. Das ist so wunderbar. Ты ее посадил? Du hast sie hingesetzt, поставил, hast sie gestellt. Она не плачет, sie weint nicht, не капризничает, sie wieder, regt sich nicht auf, ножками не топает, und strampelt nicht mit ihren Füßen. Тихо, und im Haus ist so still. Прекрасно общаться. Es ist wunderbar, die Gemeinschaft zu pflegen. Так нет же. Nein, aber. Ты выбираешь себе такие же, как ты. Du erwählst sie genauso solche, wie du selbst bist. Сегодня поссоришься. Heute streitest du. Завтра разочаруешься. Morgen bist du enttäuscht. Потом снова помиришься. Danach hast du wieder Frieden geschlossen. И говоришь: «Нет, хоть кукла и тихо, но мне она не надо». Und dann sagst du: «Nein, auch wenn die Puppe still ist, aber ich brauche sie». Потому что ты ищешь общение. Denn du suchst Gemeinschaft. Тебе интересно, когда у человека есть выбор. Dir ist es interessant, wenn der Mensch eine Wahl hat. И он, имея право выбора, выбирает тебя. Und er hat das Recht zu wählen und wählt dich. Бог не сотворил человека куклой. Gott hat den Menschen nicht als eine Puppe geschaffen. Которому как сделаешь руку, так и будет делать. Dem, so wie er die Hand gemacht hat, so wird er auch tun. Бог сотворил человека личностью, имеющему право выбора. Gott hat einen Menschen geschaffen als Persönlichkeit, die eine freie Wahl hat. И Бог от человека, имеющего право выбрать. Und Gott hat von dem Menschen, der das Recht zur Wahl hat, ожидает его добровольного выбора в пользу его всемогущего имени. Er erwartet von ihm eine freie Wahl, indem er zu seinem Namen, zu seiner Seite zu gebrauchen wäre. Свободный und sich выбор. Erwählt. Свободный выбор является центром борьбы между Богом и дьяволом. Eine freie Wahl ist dieses Zentrum des Kampfes zwischen Gott und Teufel. Я хочу вам сейчас постараться объяснить, как по сути своей дьявол обманул Еву. Ich möchte euch versuchen zu erklären, wie der Teufel Eva betrogen hat. Представьте себе, что молодой человек очень добропорядочный уже имел обрученную невесту. Stellt euch mal vor, dass ein junger Mensch, der sehr gute Vorsätze hatte und eine junge Braut sich schon oder Verlobte gehabt hat. Но до брака еще оставался какой-то отрезок времени. Aber bis zur Ehe ist noch ein gewisser Zeitabschnitt geblieben. И в этот отрезок времени вдруг появился третий. Und